Kapitel 24. Vollzeitlicher Dienst. Während meines jahrelangen Dienstes als Pastor, Prophet und Gemeindegründer habe ich mit Tausenden von Menschen persönlich gesprochen. In diesen Gesprächen haben mir viele erzählt, sie seien auch in den vollzeitlichen Dienst berufen. Ich sage ihnen immer, dass das biblisch gesehen nicht stimmt, dass manche Menschen in den Vollzeitdienst berufen seien und andere nicht. Jeder einzelne Christ ist in den vollzeitlichen Dienst gerufen. Wir haben alle unterschiedliche Funktionen im Leib Christi, aber wir sind alle vollzeitliche Diener Gottes. Die Bibel lehrt sehr klar darüber, dass es in der Gemeinde keine Positionen, sondern nur Funktionen gibt. Klerikalismus ist eine schlimme Lehre, die völlig unbiblisch, und wie ich persönlich glaube, aus der Hölle inspiriert ist, um den Leib Christi zu lähmen. Klerikalismus in dem Sinne, wie ich es hier in diesem Buch gebrauche, bedeutet die Trennung von den normalen Menschen, auch Laien genannt und den bezahlten Dienern Gottes, die auch Klerus genannt werden. Diese Lehre ist auch eine Art Dualismus, der den Leib Christi behindert. Als mir einige dieser Menschen sagten, sie seien in den vollzeitlichen Dienst berufen, beobachtete ich ein paar merkwürdige Dinge. Einige von ihnen kündigten ihre Arbeitsstellen, arbeiteten nur ganz wenig in der Gemeinde mit, neigten zu einem trägen Lebensstil und erzählten mir, sie lebten aus Glauben. Sie dachten, es sei eine einfache Möglichkeit, Menschen dazu zu bringen, ihre Faulheit zu finanzieren. Sie arbeiteten nur sehr wenig für Gott oder die Gemeinde und erwarteten gleichzeitig ein Gehalt von der Gemeinde bzw. dass Gott sie übernatürlich versorgen würde. Eigentlich wollten sie nur ein lockeres Leben führen. Aber Vollzeit für Gott zu arbeiten, ist nicht als eine einfache Arbeit gedacht. In den Gemeinden, die wir gegründet haben, haben wir den Leuten beigebracht, dass so ein passiver Lebensstil kein Leben aus Glauben ist, sondern aus Dummheit, Religiosität oder reiner Faulheit resultiert. Was ist, wenn Gott dich wirklich für den Dienst des Pastors berufen hat? Die Bibel äußert sind ganz klar zu diesem Thema in 1. Chor 9, 7-14. Wer zieht je auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von dessen Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nur aus menschlicher Sicht? Oder sagt dies nicht auch das Gesetz? Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unsertwillen? Denn es ist ja um unsertwillen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hinpflügen, und der, welcher trischt, soll auf Hoffnung hindreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Wenn wir euch die geistlichen Güter gesät haben, ist es etwas Großes, wenn wir von euch diejenigen für den Leib ernten. Wenn andere an diesem Recht über euch Anteil haben, sollten wir es nicht viel eher haben. Aber wir haben uns dieses Rechtes nicht bedient, sondern wir ertragen alles, damit wir dem Evangelium von Christus kein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen, und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Schau dir Vers 14 an, in dem Paulus sagt, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Wenn du also wirklich von Gott berufen bist, deine Arbeit aufzugeben, die du gerade tust, um all deine Zeit und Energie in die Arbeit für das Reich Gottes zu stecken, dann sollst du auch davon leben. Wenn das wirklich unsere Berufung ist, wird es nie unsere Ausrede für Faulheit sein oder damit wir nicht in einem weltlichen Job arbeiten müssen. Dann werden wir im Gehorsam unserer Berufung gegenüber alles in unserer Macht Stehende tun, die Berufung Gottes zu erfüllen, die auf unserem Leben liegt. So ging der Apostel Paulus einfach einer weltlichen Arbeit als Zeltmacher nach, um seine Berufung im Reich Gottes erfüllen zu können. Als ich 8 Jahre alt war, hat Gott mich ganz klar berufen, ein Verkündiger von Gottes Wort zu sein. Mit 5 hatte ich die Schule abgeschlossen und arbeite sehr hart als Verkäufer in einem Unternehmen. Mit 16 fing ich an, noch immer als Verkäufer arbeitend, in meiner Freizeit zu predigen. Mit 19 hat mich die Gemeinde als Pastor angestellt. Einige Jahre später sprach Gott 3-mal mit hörbarer Stimme zu mir und sagte, ich solle in eine Stadt ziehen, in der es noch kein christliches Zeugnis gab, und dort Gemeinde gründen. Nachdem ich schon Jahre als Pastor bezahlt worden war, nahm ich dort dann wieder eine Arbeitsstelle an und begann zeitgleich zu evangelisieren und Gemeinde zu gründen. Es war mir immer egal, ob ich in der Gemeinde angestellt war oder einem normalen weltlichen Job nachgehen musste. Ich tat, was auch immer nötig war, um die Absichten Gottes zu erfüllen und sein Wort zu predigen. Mein Motto war dasselbe wie das vom Apostel Paulus in Korinther 9, 16-17. Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet, und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Denn wenn ich dies freiwillig tue, so habe ich Lohn, wenn aber unfreiwillig, bin ich mit einem Haushalterdienst betraut. Die Einstellung von Paulus war eindeutig. Gott hatte ihn berufen, das Evangelium zu verkündigen. Es ging nicht darum, im vollzeitlichen Dienst zu sein. Es ging darum, Gott gegenüber gehorsam zu sein und seine Berufung zu erfüllen. Deshalb war es für ihn auch kein Problem, neben der Verkündigung des Evangeliums auch als Zeltmacher zu arbeiten.